Ich hätte es dir... Ich hätte es dir erst ja schon vor vielen Jahren sagen sollen. Damals, als er zu mir kam, habe ich es versucht. Ich sagte ihm, bitte Papa um Geld. Er hatte nämlich noch etwas Geld nach dem Börsenkrach. Wie? Er hatte noch 4.000 Dollar. Wann? Als die beiden hier Dreck gefressen haben. Woher weißt du das? Er bat mich, es für ihn anzulegen. Anzulegen? Naja. Deshalb habe ich ihm nie mehr als 5 Dollar geschickt. Und wenn ich meinem Gewissen gefolgt wäre, dann hätte ich ihm nicht einmal das gegeben. Er hatte es wirklich? Auf der Bank? Er hat davon gelebt. Bis zu seinem Tode. Was wir ihm gaben, das war nicht genug. Ich habe ihm damals gesagt, falls er Victor weiter studieren lässt, würde ich dazu beitragen. Aber er hat ihn von einem Job zum anderen gehetzt und sich von ihm ernähren lassen. Ich wäre ja verrückt gewesen, mich zu opfern, solange er sich an ihn klammerte. Weißt du, er hatte ja eine Todesangst davor, dass er nichts mehr verdienen könnte. Es war ihm einfach nicht auszureden. Aber er hat doch gesehen, dass Victor ihn unterstützte. Aber auf wie lange? Was du meinst? Du meinst, er hat darauf gewartet, dass Victor ihn verlässt? Wenn du so willst. Walter. Walter, du musst es ihm sagen. Was? Du musst! Victor! Victor! Dein Vater hatte noch 4.000 Dollar nach dem Börsenkrach. Was redest du denn? Er bat mich, es für ihn anzulegen. Warum hast du mir davon nie was gesagt? Das habe ich getan. Als du zu mir kamst, um dir von mir 500 Dollar zu borgen. Also als du sagtest, bitte Papa darum? Ja. Glaubst du wirklich, ich wäre zu dir gekommen, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass er 4.000 Dollar unter seinem Hintern versteckt hatte? Nur einen Augenblick, diese Lampe da war damals schon ein paar hundert Dollar wert, vielleicht sogar mehr. Damit hättest du deinen Doktor machen können, damit allein schon. Aber wenn du von deiner Wahnidee nicht lassen willst, bitteschön. Wahnidee. Das ist doch eine Wahnidee, sich einzureden, dein Vater hätte keinen Pfennig gehabt und dein Bruder wäre ein Schweinehund und du selbst ein Unschuldslamm. Ich habe dir gesagt, sprich mit ihm, weil du mit eigenen Augen sehen konntest, dass er noch etwas Geld haben musste. Du hast es damals gewusst. Du meinst, weil er noch ein paar Dollar übrig hatte? Was heißt das? Ein paar Dollar? Aber ich wusste doch nicht, dass er... Aber du wusstest doch, dass er etwas hatte. Das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gewusst, dass er noch Geld hat? Aber doch nicht 4.000 Dollar. Aber genug, um durchzukommen. Ach, konnte ich doch nicht festnageln. Er sagte, er hätte nichts mehr. Aber du wusstest doch, dass es nicht stimmt. Aber was weiß ich, was ich wusste? Ein Affentheater. Das Ganze ist nichts als ein Affentheater gewesen. Sag das nicht, bitte, sag das nicht. Ein Affentheater. In einem möblierten Zimmer zu Hause, damit du ihm dein halbes Gehalt schicken konntest. Und dich sogar noch, nachdem wir verheiratet waren. Und die ganze Zeit hast du gewusst, dass er... Oh, Victor, ich versuche krampfhaft, dich zu verstehen. Hör auf!